Erster das Volk nahm Jehoahas, den Sohn Josias. Sie machten ihn in Jerusalem zum König nach seinem Vater. Zweiter Jehoahas war 23 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 3 Monate in Jerusalem. Dritter der König von Ägypten entfernte Jehoahas als König. Er verlangte vom Land 100 Talente Silber und 1 Talent Gold. Vierter der König von Ägypten machte Eliakim zum König. Eliakim war Jehoahas Bruder. Er gab ihm den Namen Joachim. Necho nahm Jehoahas mit nach Ägypten. Fünfter Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Er tat Dinge, die Gott Jahwe nicht gefielen. Sechster Nebukadnezar, der König von Babel, kam. Er nahm Joachim gefangen und brachte ihn nach Babel. Siebter Nebukadnezar brachte auch Dinge aus dem Tempel Jahwes nach Babel. Er legte sie in seinen Palast. Achter die Geschichte von Joachim und seine schlechten Taten stehen im Buch der Könige von Israel und Juda. Sein Sohn Joachim wurde König nach ihm. Neunter Joachim war 8 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 3 Monate und 10 Tage in Jerusalem. Er tat Dinge, die Jahwe nicht gefielen. Zehnter im nächsten Jahr brachte König Nebukadnezar Joachim und die wertvollen Dinge aus dem Tempel Jahwes nach Babel. Er machte Joachims Bruder Zedekia zum König über Juda und Jerusalem. Elfter Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Zwölfter er tat Dinge, die Gott Jahwe nicht gefielen. Er hörte nicht auf den Propheten Jeremia, der von Jahwe sprach. Dreizehnter er wandte sich auch von König Nebukadnezar ab. Er hatte ihm Treue bei Gott geschworen. Aber Zedekia war sehr stur. Er wollte nicht zu Jahwe, dem Gott Israels, zurückkehren. 14. Die Priester und das Volk waren auch sehr untreu. Sie taten schlechte Dinge wie andere Völker. Sie machten den Tempel Jahwes unrein. Jahwe hatte diesen Tempel in Jerusalem heilig gemacht. 15. Jahwe, der Gott ihrer Väter, schickte immer wieder seine Boten zu ihnen mit Warnungen. Er hatte Mitleid mit seinem Volk und seinem Tempel. 16. Aber sie lachten über Gottes Boten und seine Worte. Sie machten sich lustig über seine Propheten. Jahwe wurde sehr zornig. Es gab keine Rettung mehr. 17. Jahwe ließ den König der Chaldäer kommen. Er tötete die jungen Leute im Tempel mit dem Schwert. Er verschonte niemanden, junge Männer, junge Frauen, alte Männer. Er gab alle in seine Hand. 18. Er brachte alle Dinge aus dem Tempel Gottes nach Babel. Das waren große und kleine Dinge. Er nahm auch die Schätze des Tempels Jahwes mit. Und die Schätze des Königs und seiner wichtigen Leute. 19. Sie verbrannten den Tempel Gottes. Sie rissen die Mauern Jerusalems ab. Sie verbrannten alle Paläste. So wurden alle wertvollen Dinge darin zerstört. 20. Die Leute, die nicht getötet wurden, brachte er als Gefangene nach Babel. Sie dienten ihm und seinen Söhnen. Das dauerte, bis das Reich Persien die Macht übernahm. 21. So erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Jeremia gesagt hatte. Das Land sollte seine Ruhezeiten bekommen. Solange das Land leer war, hatte es Ruhe. Das dauerte 70 Jahre. 22. Im ersten Jahr von König Kyros von Persien erfüllte sich das Wort Jahwes, das er durch Jeremia gesagt hatte. Jahwe gab Kyros den Gedanken, einen Befehl zu geben. Kyros schrieb diesen Befehl für sein ganzes Reich auf. 23. König Kyros von Persien sagt, Jahwe, der Gott des Himmels, gab mir alle Königreiche auf der Erde. Er befahl mir, ihm in Jerusalem in Juda einen Tempel zu bauen. Wer zu seinem Volk gehört, dessen Gott sei mit ihm. Er soll nach Jerusalem gehen.